Mensch, bin ich schlecht beieinander. Ja, wirklich. Stellen Sie sich vor, jetzt bin ich schon 5 Jahre arbeitslos und habe noch keinen in der Urlaub gehabt. Bruder, da haut's dich zusammen. Und dabei könnte ich schon lang Beamter sein, weil ich immer so müde bin. Aber ich sag mir immer, die Hauptsache ist, du bist gesund und deine Frau hat eine Arbeit. Sonst hockt die auch noch daheim rum. Ist sowieso kein Platz. Angebote habe ich schon genug gehabt, aber was nützt das, gell? Wenn du als Hilfsarbeiter ein Einfamilienhaus gestellt kriegst. Was will ich mit einem Einfamilienhaus, wenn nicht einmal eine Garage dabei ist? Wo bleibt denn da das Wirtschaftswunder? Da mache ich doch gleich einen Minister. Oder einen Kanzler. Dann kann ich wenigstens Maß halten. Und überhaupt jeden Mittwoch, wenn ich aufs Arbeitsamt komme und will meine Dividende holen, geben die mir eine Arbeit statt als Parkplatzbauer. Da, wenn du zum Stempeln fährst, kannst du dir einmal dein Auto hinstellen. Überall stehen die Moped vor die Beamten rum. Früher bin ich sogar im Smoking zum Stempeln gekommen. Aber dann ist der Beamte, der meine Karten gestempelt hat, immer aufgestanden und hat eine Verbeugung gemacht. Gell? Und das mache ich nicht. Ja, wirklich. Arbeit habe ich schon genug gehabt, aber zum Glück immer nicht lang. Heuer im Sommer war ich sogar 14 Tage Aushilfskellner in Oberbayern. Da war ich schön. War ich einmal Mittag in meinem Revier gestanden in Arbeitsstellung und hab gelacht. Ja, wirklich. Kommt der Oberkellner vorbei, sagt er, sagen Sie mal, warum lachen Sie so? Hab ich gesagt, Mai, hab ich gesagt, ich freu mich, gell? Hab ich gesagt, ja, ein schönes Wetter haben wir, hab ich gesagt, und jung bin ich, hat er gesagt, in unserem Beruf freut man sich heimlich. Man lacht den Gästen nicht ins Gesicht, merken Sie sich das. Hab ich gesagt, ist recht. Kam ist der weg, fragt mir Gast, der neben dran gesessen ist, da sagen Sie mal, Sie haben doch gerade geschwindelt, Sie lachen doch welcher was anderem. Hab ich gesagt, wissen Sie, im Grunde genommen schon, gell? Hab ich gesagt, wissen Sie, das ist so, ich hab gestern Abend unserem Buffet-Fräulein Juckpulver ins Bett gestreut, gell? Sagt er, na und? Es gibt's da zu lachen? Hab ich gesagt, jetzt kratzt sich schon den ganzen Tag der Geschäftsführer. Und in einer Drogerie habe ich auch schon mal gearbeitet. Na ist eine Dame gekommen, hat gesagt, sagen Sie mal, haben Sie ein Mittel gegen O-Beine? Dann habe ich es angeschaut, habe ich gesagt, bei Ihrer Figur schon. Habe ich gesagt, ich lache Ihnen vor, kaufen Sie sich ein Kleid mit einem tiefen Ausschnitt, dann schaut kein Mensch mehr drauf. Am schlimmsten war es als Dienstmann, Bruder, da wird was verlangt. Wenn er so ein Zug einläuft, bist du einen richtigen Koffer erwischt. Meistens sind sie groß. Die kleinen Koffer wollen sie alle selber tragen. Bin ja nicht blöd und trage einen großen, gell? Dann kann ich ja gleich was arbeiten. Als Dienstmann bist du das reinste Auskunftsbüro. Kommt da ein Berliner, sagt er, sagen Sie mal, gibt's hier Jemsen? Sag ich, hä? Da ob's hier Jemsen gibt. Habe ich gesagt, pass mal auf, habe ich gesagt, bis jetzt haben wir keinen gehabt. Sag, aber wenn's eine gibt, dann habt ihr's eingeschleppt. Doch war was gegen mich, dem seine Viecher an. Der soll doch zum Zirkus. Im Büro habe ich es auch schon mal probiert, habe ich sogar einen eigenen Schreibtisch gehabt. Ja, wirklich. Dann hat mir mal Mittag mein Gegenüber geweckt. Sagt er, gehst du halt mit zum Essen? Hab ich gesagt, na, geh Lanz, ich arbeite durch. Nach 8 Tagen ist noch der Chef gekommen, hat er gesagt, Hiesel, Sie sind entlassen. Sag ich, warum, ich hab doch gar nichts da. Auf dem Bau habe ich es auch probiert. Da hat mich noch der Baumeister gefragt, was ich mache, wenn ein Maurerkollege von mir vom Gerüst runterfällt. Habe ich gesagt, na, geh hier, nimm dann die Hand aus der Tasche, dass die Leute glauben, das ist ein Betriebsunfall. Dann haben wir mich in einem großen Industriebetrieb vorgestellt und haben sie mit einem Personalbüro gefragt, was möchten Sie denn gern machen, habe ich gesagt, Direktor. Ja, der Mann, sind Sie blöd? Habe ich gesagt, na, warum ist das Bedingung? Letzten Mittwoch sagte er zu mir mal am Arbeitsamt, sagt der Hiesel, für Sie hätte ich eine schöne Stelle in der Adlerwäscherei. So, in der Adlerwäscherei, das ist noch nichts, das kann ich nicht machen, ich habe noch nie einen Adler gewaschen. Gestern habe ich meinen Freund getroffen in Wastel, sagt der Mensch, Herbert, schaust du schlecht aus. So, da brauchst du die Wundern, jeden Früh um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr geht's los, bis Abend um 6 Uhr den ganzen Tag, Trepp auf, Trepp ab, Trepp auf, Trepp ab, und immer einen Zentner Kohlen am Buckel, so, da haut's die zusammen. Er sagte, das kann ich mir schon vorstellen, wie lange machst du denn das schon? Hab ich gesagt, morgen früh fange ich an. Und nachdem das wahrscheinlich auch wieder nicht lang dauern wird, habe ich mich entschlossen, ich lerne jetzt Schlittschuh laufen und dann werde ich Schlagersänger.